Erster, wir arbeiten mit Gott zusammen. Bitte nutzt Gottes Güte richtig. Zweiter, Gott sagt, ich helfe dir zur richtigen Zeit. Heute ist der Tag der Rettung. Dritter, wir wollen niemanden ärgern. Unsere Arbeit soll für alle gut sein. Vierter, wir zeigen, wir sind Diener Gottes. Wir haben viel Geduld in Not. Fünfte, Menschen schlagen uns. Wir sind im Gefängnis. Wir arbeiten hart und schlafen wenig. Sechster, wir leben rein und klug. Wir sind geduldig und freundlich. Der Heilige Geist hilft uns. Siebter, wir sagen die Wahrheit. Gott gibt uns Kraft. Wir tun immer das Richtige. Achter, manche ehren uns, manche hassen uns. Manche lügen über uns. Aber wir sagen die Wahrheit. Neunter, viele kennen uns nicht, aber Gott kennt uns. Wir leben noch. Wir sterben nicht. Zehnter, wir sind traurig, aber wir freuen uns. Wir sind arm, aber wir besitzen alles. Elfter, liebe Freunde in Korinth, wir sprechen offen. Unser Herz ist weit für euch. Zwölfter, wir lieben euch sehr. Aber ihr habt eure Herzen für uns geschlossen. Dreizehnter, ich spreche zu euch wie zu Kindern. Macht eure Herzen auch weit auf. Vierzehnter, arbeitet nicht mit Ungläubigen zusammen. Gutes und Böses passen nicht zusammen. Licht und Dunkelheit sind verschieden. 15. Christus und der Teufel passen nicht zusammen. Ein Gläubiger passt nicht zu einem Ungläubigen. 16. Das Haus Gottes passt nicht zu falschen Göttern. Wir sind das Haus Gottes. Gott hat das gesagt. 17. Geht weg von den bösen Dingen. Trennt euch von ihnen. Gott wird euch dann annehmen. 18. Ich werde euer Vater sein. Ihr werdet meine Kinder sein. Das sagt der Herr.